SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt von der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Daddy, I just can't take this crazy life that you put me through. Don't know what I'm gonna do. Don't know what I'm gonna do. I gave you plenty loving and plenty of it, but it seems it ain't enough for you. Oh, baby, don't know what I'm gonna do. Don't know what I'm gonna do. Don't know what I'm gonna do. Ist es nicht fantastisch, Stefan? Unwirkliche Sommer oben, heute hat es oben. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mentalix und ich bin jeweils am Freitag ab der 7. dazu zuständig hier auf SRF Virus, dass die elektronisch-urbane Underground-Club-Musik nicht zu kurz kommt. So, ich mag mich noch erinnern, was es gestern war, obwohl es eigentlich schon 24 Jahre her war. 1992 hat das britische Label Sabres of Paradise und gleichzeitig North-Berliner Label MFS den Track released. Und zwar von Secret Knowledge. Der Track Sugar Daddy war dann auch so ein bisschen der Startschuss und hat ein ganzes Genre mitbegründet, nämlich das erste Genre, nämlich Trance. Das erste Subgenre neben Techno und House. Und jetzt, nach 24 Jahren, wird das Teil re-released. Und zwar mit einem Remix von John Digweed und Nick Muir. Und es ist immer so eine Sache, wenn so ein Klassiker anlängst, musst du das sehr vorsichtig machen. Aber der Remix, den John Digweed und Nick Muir gemacht haben, ist äußerst respektvoll. Aber zuerst schauen wir mal das Original an und danach gerade den Digweed Remix. Schön, reise ich mit. Viel Spaß. And I know it was hard sometimes. sugar daddy. I just can't take this crazy life. Life that you put me letzten 10 Jahren Elektronik hat, ist eigentlich gar nicht um die Soundproduktionen und DJs aus Israel herumgekommen. Alle voran natürlich die ganzen Guys, Guy J, Guy Gerbo, natürlich dann aber auch der Guy Mansour, Kane, Saha, Seth und es gibt schon wieder einen neuen. Juhu! Und er kommt natürlich auch ebenfalls aus dem Stall, aus der Entourage rings um den Guy J raus. Und zwar heisst der junge Herr Eli Nissan. Wer so einer von diesen Shooting Stars noch werden? Ich denke mal so ein, zwei Monate und dann geht es bei ihm richtig ab. Anfangen tut er vor allem mal sehr mit guten Remixes, unter anderem für die Comedy Manuel, das ist der Eli Nissan und sein Remix für Ethiopia. sommerliche Sound aus Deutschland von Ron Flatter. Dominantes aus England von der Mistress Barbara und Unentdecktes aus New York City von Isaac. Das ist Thema von der heutigen Episode Mentlix Electronic The Mixture. Und in New York sind wir inzwischen auch gelandet, und zwar eben bei dem Isaac. Ein Mexikaner, 2007 nach New York gezogen, sein eigenes Label gegründet und dann angefangen, schön fleissig Demos an die Superstar-DJs wie zum Beispiel Sascha und Nick Warren zu verschicken. Die haben gefunden, yummy, klingt gut. Sei nochmal der junge Herr, das haben sie dann auch gemacht. Und inzwischen mausert er sich so langsam vom Keimtipp zu einer echt grossen Nummer. Das ist Isaac mit Into the Dark. Sommerpause habe ich diesen Track praktisch stark täglich gelost. Ein unglaubliches Werk. Sascha Fischer in Quivo mit A Rooms, das ist der Clubmix im Original. Es war ein Chillout-Track, auf dem Sascha sein letztes Album released wurde. Dann ist nicht mehr gefunden, hey, die Hook, die ist ja so wahnsinnig. Wir machen ihn jetzt noch tanzbar und in zwei Wochen kommt er raus, natürlich auf Last Night on Earth, im Sascha sein Label. Der Podcast, Hintergrundinfos, Playlist und alles, was du brauchst für ein fantastisches, sonniges Wochenende, findest du auf srf.ch/mentlix. feels good, then hit the spot. Hype-Acts, die kommen und die gehen. Das ist nicht nur in der Pop- und im kommerziellen Soundbereich so, das ist auch in der Underground-Club-Musik so. Der Vorteil von dem Ganzen ist, wenn jemand zum Beispiel nicht magst, musikalisch, dann weisst, egal wie groß der Moment ist, in aller spätestens 3 Jahre schon weg vom Fenster. Oder wer ist Trente Möller schon wieder gesehen? Naja, eben. Genau. So. Aber 2002 hat es mal einen Act aus Australien. Paco und Frederick, die waren riesig gross. Vor allem in den USA und in Großbritannien. Die haben grosse Plattenverträge, grosse Remix-Aufträge gehabt. Und dann auch, irgendwann hat sich's verlaufen. Jetzt, nach über 10 Jahren, melden sie sich zurück und sie haben immer noch der gewisse Touch of Sexiness. Paco und Frederick, wenn man es auch heute nicht kennt, sie sind richtig gut überzeugt, die selber. Das ist Kim's Plant. Thank you. SRF Virus Essential Tune. Die heutige Episode Mental X Electronic ist gerade mal 45 Minuten alt und schon sind wir bei einem von diesen Super- oder Übertunes, sprich ein Essential Tune vom Wochenende. Und zwar von einem Altbekannten inzwischen, der Ron Flatt aus Deutschland. Er meldet sich zurück und zwar mit einem wirklich spektakulären Release auf einer Traumschallplatte. Das ist ein Kölner Überlabel, wo ganz, ganz grosse Acts, wie zum Beispiel Max Cooper, unter Vertrag sind. Der Ron Flatter hat auch ein eigenes Label, Pour la Vie, aber dort tut er vornehmlich neu entdeckte, frische Künstler pushen und vor allem auch denen ihre Tracks releasen, seine eigenen Sachen, die tut er auf den grossen Labels, wie zum Beispiel eben Compact oder Traum releasen. Das hier ist seine brandneue Scheibe. Shelby EP ist das und das ist der Titeltrack. kalte Wochenende steht uns bevor. Und naja, bei über 30 Grad, da sind natürlich Open-Air-Partys extrem coolstens, oder? Gut, jetzt kannst du natürlich nach Zürich ans Zürich Open-Air. Ich bin allerdings nicht ganz so ein Fan von diesem semi-professionellen Event. Allerdings hat es doch hin und wieder mal ein paar Acts, wie zum Beispiel gestern so bei Chemical Brothers, die durchaus erwähnenswert sind. Aber hey, vergessen wir das Zürich Open-Air. Morgen so oben in Basel. Und zwar gerade im Dreiländereck Richtung Elsass. Und Deutschland, dort haben wir einen Dreiländergarten und dort findet morgen ab der 11 Uhr am Morgen eine fantastische Open-Air-Party, 24 Stunden durchgestattet. Wir haben wirklich monströsen Line-Up. Wir haben von Techno mit der Claudia Gavlas bis über wirklich den abgefahrensten, coolsten Neo-Trance-Sachen, genauso wie eben wie das hier, wo du hörst. Zum Beispiel der Dominik Eulberg ist mit am Start, den Matador oder auch der fantastische Stefan Bozzin. Morgen, ab der 11 Uhr am Morgen, heisst es grenzenlos in Basel. Mein persönliches Party-Highlight von diesem Wochenende. Noch mehr Party-Tipps bekommst du online auf srf.ch/mentlix und selbstverständlich auch in meiner Club-Selections. Und die bekommst du in einer Stunde hier bei mir live. Yeah. Latin-Musik ist das. Und zurzeit auf der ganzen Welt an einer Landtour, seitens DJ-Set oder auch als Live-Act. Und musikalisch doch eine grosse Weiterentwicklung mitgemacht. Weg vom gelangweilten Deep House Sound hin zum Trance. Naja, Entschuldigung, Trance nennt man es ja nicht, sondern man nennt es jetzt Space. Sei es, weil ich mag es auf jeden Fall. Und 2016 ist wirklich ein extremes Trance-Jahr geworden, oder? Aber es hat sich ja schon bis letztes Jahr im Sommer abgezeichnet, wo angefangen haben, die grossen Labels wie das spanische Suara auf Melodien setzen. Der Oliver Kolecki mit Stil von Talent ist nachgezogen. Und jetzt machen es alle anderen auch. Wenn es gut ist, dann ist es auf den Punkt. Und da haben wir genau so eine. Eine Musik mit Milky Way. Thank you. Yes, I'm a devil inside. Yes, I'm a devil inside. Ran away from me. Don't try and set me free. 'Cause I'm a devil inside. Yes, I'm a devil inside. Mannheim. Ja, Mannheim hat eine solide Szene gehabt, vor allem Anfangs 90er Jahre mit Drum and Bass. Dann ist irgendwie alles zugegangen, so an Clubs, wie zum Beispiel das legendäre Milk, war wirklich so der Superclub in Mannheim. Und dann ist es irgendwie ruhig gewesen. Fast 15 Jahre, bis der Nick Curley gekommen ist. Und naja, in Mannheim ist er sowas wie ein Heiligtum von der Stadt, und zwar mit seinem Label, unter anderem 8-Bit hat er, und das ist die neue 8-Bit unter Vertrag. Bei diesem Release mit Come Into My Life hat er den Markus Hamm. We'll be right back. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Mit Nick Warren passiert, respektive mit dem Label Hope Recordings aus Bristol. Geben wir Gas. Naja, okay. Er hat auch den Marcello Vasami unter Vertrag beim neuen Release. Und zwar mit Trigger. Marcello Vasami, ich kann mich erinnern, 2006 hat er mir zum ersten Mal ein Demo geschickt. Ich habe das dann auch auf Sog gesandt. Und zwar Switchblade hat das geheißen. Und es ist genau schon so gesehen. Extrem groovy, extrem clubby. Marcello Vasami bin Nick Warren auf dem legendären Hope Recordings mit Trigger. I'm going to go to the hospital. in den Clubland Schweiz und dennoch ist es extrem schön brutzelwarm. Gut, der einzige Nachteil ist, auch hier im Studio ist es relativ brutzelwarm und ich habe das Gefühl, es tropft schon von der Decke. Aber ich möchte mich nicht beklagen, nicht einmal so einem fantastischen Sport-Sommer-Wochenende. So, Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Titel The Mix Show mit brandneuen Sounds vom Ron Flapper, von Isaac, von John Digweed und Nick Muir. Weiter präsentiere ich dir später in der Sendung noch ein Technoides von der Mistress Barbara. Playlisten, Podcasts zum Gratis-Downloaden, das alles noch vieles mehr findest du auf srf.ch/menschlinks. Den Podcast kannst du selbstverständlich auch ab dem heute oben. Naja, alles spätestens aber sicher am Montag findest du auch auf iTunes. Und apropos, ja, danke. Dankeschön. Kaum eine Woche hier und schon auf Platz 1 bei iTunes. Ich habe mich riesig gefreut. Juhu. Das hier ist ebenfalls etwas sehr Erfreuliches. Und zwar der Juhn Rill aus Russland mit Believing. Underground Sound aus Neu Delhi. Ja, das ist das besagte indische Label Chooser Box. Zum zweiten Mal heute oben mit dabei. Das ist Drift Away von Essen Sides. Wirklich eine wahnsinnig coole Nummer. Erinnert mich so an die frühen DJ-Sets, wie zum Beispiel Paul van Dyk. Mhm. Der hat tatsächlich früher, also anfangs mit den 90er Jahren, genau solche Sets gespielt. Dann irgendwann ist er bei Universal unter Major-Label-Vertrag gekommen und dann ist einfach wirklich nur noch steil bergab gegangen. Naja gut, behalten wir die schönen Sounds von ihm in Erinnerung und dadurch das da Drift Away von Essen Sides. gute Open-Air-Space-Sound, oder? Wer alternativ mal eine sehr gute Stilrichtung hat, zum Beispiel für eine Goa-Party, es muss ja nicht immer gerade ein Psy-Trans sein oder so. Gut, Open-Air-Party haben wir morgen eine, und zwar in Basel. Und zwar so am Dreiländereck, Frankreich, Deutschland, Schweiz. Und zwar auf Ländergarten, so nennt sich das Ganze, grenzenlos, nennt sich das Festival und wirklich ein geniales Line-Up. Unter anderem sind dort mit dabei der Dominik Eulberg, Matador, da habe ich übrigens auch noch eine Scheibe dabei, der Stefan Bozin, für den Techno-Sektor ist dann eher so Claudia Gavlas bucht und so weiter und so fort. Mehr Party-Tipps in einer Viertelstunde. Das ist Open Air Sound aus Slowenien. Und zwar Under Control, Formation nennt sich Rivik, Michael und irgendwas. Playlist findest du auf jeden Fall nach der Sendung online auf srf.ch/Netflix. seit Wochen trage ich das Ding mit in meiner Plattenkiste rum. Ja, der hervorragende Remix vom Schweizer, von Lee Fandowski für Bedrock, und zwar Rooms, ist vor 2 Monaten rausgekommen auf dem Liquid Sim Label. Wo kriegst du an diesem Wochenende genau einen solchen abgespaceden, sehr technoiden Sound? Für das habe ich ja meine kleine, feine Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. So, im Hive ist morgen oben in Zürich der Damien Lazarus, Labelchef, DJ und ausführender Produzent von Crosstown Rebels. Unterstützung kriegt er von den Heroes, von den National Heroes, nämlich von Animal Trainer. Möchtest eher, naja, sag mal, ein bisschen techhausigeren Sound, ein bisschen weniger verspielt wie der Damien Lazarus, dann musst du eigentlich nur 20 Meter nebendran über das Hive, dort ist nämlich der Supermarkt, dort bekommst du Musik, also Techhouse-Sound von Dario Dattis. Morgen oben in Luzern im Rock ist der Rüde Hagelstein und für mich ist absolut ein Party-Highlight von diesem Samstag morgen. Ich folge schon um 11 Uhr morgen an, geht um 24 Stunden durch, und zwar das ist Grenzenlos Festival in Basel. Dominik Eulberg ist dort, Matador ist dort, Stefan Bozzini, Claudia Cablas und. Bei 30 Grad, naja, nehmen wir genug zu trinken mit und probieren ab und zu zumindest ein bisschen Schatten. Mit einem Regenschirm oder so. Macht einfach gut. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. oder? Keine Woche, ohne dass der Several Definition aus Lausanne wieder irgendein neues Monster an den Start bringt. Da wieder was auf Suara, das Several Definition aus Lausanne mit Minuit. Il est absolut kompromisslose Techno, made by Mistress Barbara. Gebürtige Sizilianerin, seit Jahrzehnten wohnhaft in London. Und ist eigentlich interessant, gerade es gibt ja so ein paar DJ-Ladies, die besonders auf den Herbri-Sound stehen. Eben neben der Mistress Barbara haben wir natürlich eben Claudia Gavlas, wir haben Miss Jax, natürlich Nina Kravitz gibt ja auch Vollgas, wobei die hat doch letztens tatsächlich im Pal von Duxis Binary Finery gespielt. Aber sehr überraschend, irgendwie sehr cool. Aber eben, wieder zurück zu der Mistress Barbara. Sehr sporadisch kommt wieder mal was Neues raus. Und das ist das absolut super dingsigste neue Teil von der Mistress Barbara, sind Stormwaves. We'll be right back. fühle ich mich heute oben hier im Studio wie ein gebrutzeltes Hühnchen. Naja, okay, vielleicht eher Dampfgarten, aber... Ja, und draußen ist es ebenfalls noch herrlich warm und... ich glaube, ich gehe nachher noch in den Ausgang. Naja, ich glaube es nicht, mit aller größten Wahrscheinlichkeit. So, Adam Beyer ist das. Zumindest irgendwo etwas Neues auf seinem Label Drumcode und Playlist. Da findest du gerade nach der Sendung auf srf.ch/mentlix. Einen habe ich noch und naja, klar, ein Shake-Klassiker. The Mixture. So habe ich die heutige Episode Mental X hier auf SRF Virus genannt. Ich hoffe, ich konnte die drei letzten Stunden eine Freude machen mit dem einen oder anderen Track. Es sind brandneue Sounds dabei gewesen, wenn du erst Spot eingeschaltet hast, unter anderem vom Ron Flatter, von Isaac, von der Mistress Barbara und hier natürlich ein Shake-Klassiker. Das ist ein Fuzzy Driver und zwar von Sapiens. Playlisten und Podcasts von der heutigen Show zum gratis Downloaden bekommst du gerade nach der Sendung, in einer Stunde etwa, auf srf.ch/mentalx. Und selbstverständlich bekommst du auch die ganze Podcast for free auf iTunes. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag ab der 7 Uhr oben wieder live. Komm gut durch den Tag, bis dann, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.